verschwimm ich allein auf dem stillen Meer. Keine Welle rauscht, es ist eben und glatt. Auf dem sandigen Grunde prächtig und her glänzt die alte versunkene Stadt. In alter verschollener Märchenzeit verstieß ein König sein Töchterlein. Da lebt es über den Bergen weit im Walde bei sieben Zwergen klein. Und als es starb durch des Giftes Kraft, ihm eingeflößt von der Mutter arg, da legt es die kleine Genossenschaft in einen kristallenen Sarg. Da lag es in seinem weißen Kleid, bekränzt mit Blumen duftend und schön. Da lag es in seiner Lieblichkeit, und sie konnten es immer sehen. So liegst du in deinem Sarg von Kristall, du geschmückte Leiche, versunknes Julin, der spielenden Flut durchsichtiger Schwall zeigt deiner Paläste glühn. Die Türme ragen düster empor und geben schweigend ihr Trauern kund. Die Mauer durchbricht das gewölbte Tor, es schimmert die Kirchenfenster bunt. Doch in der schauerlich stillen Pracht keines Menschen tritt, keine Lust, kein Spiel. Auf Straßen und Märkten ungeschlacht treibt sich der Fische Gewühl. Sie glotzen mit glasigen Augen dumm in die Fenster und in die Türen hinein. Sie sehen die Bewohner schläfrig und stumm in ihren Häusern von Stein. Ich will hinunter, ich will erneun die versunkene Pracht, die ertrunkene Lust, die Zauber des Todes will ich zerstreuen mit dem Ode meiner lebendigen Brust. Erfülle aufs Neue zu Kampf und zu Kauf die Säulenhallen des Raum. Ihr Mädchen, schlaget die Augen auf und preiset den langen Traum. Hinab! Nicht rudert ihr Fürder Schlaf und reglos sinken ihm Arm und Fuß über seinem Haupte schließt sich das auf. Er entbietet der Stadt seinen Gruß. Zeit, wo die Muschel blitzt, wo der Bernstein glüht, unten die alte Herr.